SWR 2 Krimi. Holger Böhme. Stillleben mit Dorf. Und Leichen. Hörte ich heute auf dem Hänger. Die hängen jetzt schon am Ort. Naja, ist ja auch brandneu, der Schlachthof. Schweine rein, Koteletts raus. Des einen sein Tod, des anderen sein Brot. So ist das. Rauch von mir aus. Bist ein Glückspilz. Ein anderer hätte nie angehalten. Die haben Angst, die Leute, dass der Ausbrecher sich hier noch rumtreiben tut. Wie die von der Kripo sagen, ist das ein ganz normaler Typ in unserem Alter, nicht eher irgendwie brutal oder so. Bringt 4 Leute um. Müsst ihr ja wissen. Ne? Liest du keine Zeitung? Zuerst erwischt er seine Frau beim Fegeln mit den anderen. Hat er sie totgehauen, ist klar. 10 Jahre kriegt er. 9 sitzt er ab, dann kriegt er einen Koller, bricht aus und kommt in unser Dorf. Blutrausch. Oder so. Dass du da nicht von gehört hast. Sogar im Fernsehen haben sie es durchgesagt. Kommst du von weit? Dachte ich mal. Und nun ist das Auto kaputt. Ja, Hauptsache, es lohnt sich noch. Ich meine das Abschleppen. Nicht wie bei mir. Weißt du, was er als erstes gemacht hat, der Häftling, noch im Ausbruch? Knackt ein Auto. Und welches? Meins. Opel Astra, keine 2 Jahre alt. Aber oh, das war die das Schlimmste. Am Dorfende fährt er den alten Karasek um und lässt ihn liegen. Mord Nummer 2. Aber weiter geht die Bodenreform. Als nächstes fährt der Ausbrecher den Wagen in den Steinbruch und macht zu Fuß weiter. Da sollte man denken, der haut ab. War aber nicht. Zurück ist er gekommen und eingebrochen ins Pfarrhaus. Der Pfarrer kommt dazu, tot. So. Und zu guter Letzt kommt im Wald die alte Schindern des Wegs, sammelt Hagebutten. Da springt er aus dem Gebüsch und zack, brutales Kino. Die Bullen sind ratlos. Und die Leute schieben alles auf die neue Zeit. Den Scheiß. Ich habe mich gleich selbstständig gemacht nach dem Zusammenbruch. Ich habe gleich kapiert, was die Stunde schlägt. Ich habe 2 Laster. Ich bin flexibel. Ich fahre alles. Nicht nur Schwein. Aber im Dorf nennen die mich eine Säge. Ja, du wirst auch deine Tricks haben als Antiquitätenankäufer. Aber lohnt sich das? Pass mal auf. Ich setz dich bei der Lepin ab. Die vermietet und der ist es nicht so teuer. Die hat zwar Haare auf den Zähnen, aber knackig. Ein Idioten hat sie hoch, aber der tut nicht. Der ist harmlos. Da sind wir. Kannst ja mal rumkommen, wenn du willst. Ich hab da noch so ein altes Ding, so ein Barometer oder wie das heißt. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Im Haus Lepin. Bitte von mir aus. Schauen Sie sich das Zimmer an. Der Ofen ist kaputt. Kommen Sie mir hernach nicht an, ich soll einheizen. Das Bett taugt nicht mehr viel. Gestorben ist auch schon einer drin. Mein Mann. War lange krank. Krämpfe. Blut hat er gespuckt. War alles voll mit. An den Matratzen sieht man's noch. Sieht aus wie Rost, ist aber Blut. Sehen Sie sich das ruhig an. Ich bin ja froh, dass er tot ist. 100 Mark. 80. Na also. Sei still, du Satan! Das ist unser Martin, mein Sohn. Ist nicht ganz richtig im Kopf. Ist unser Herzeleid. Essen können sie bei mir nicht. Aber vielleicht im Stiefel der Kneipe hier. Die haben eventuell noch was. Eine neue Kellnerin ist da. Auch. Früher war sie die Frau des Pfarrers. Jetzt ist ihr Mann tot. Auch. Da kellnert sie. Lässt sich vom ganzen Dorf auf den Hintern starren. Da können sie es ja mal versuchen. Dorfkneipe. Ihr Bier. Essen ist aus. Salzstangen können Sie noch bekommen. Was starren Sie mich ständig an? Ich kenne Sie. Aber woher? Sie sind von der Polizei, habe ich recht? Haben Sie diesen Ausbrecher eingefangen? Hören Sie, ich kann Ihnen auch nur sagen, was ich Ihren Kollegen schon erzählt habe. Mein Mann war allein im Haus, als er umkam. Ich war den Propst besuchen, im Nachbarort. Ich weiß nicht mehr als Sie. Nun bestellen Sie endlich die Gäste, werden schon aufmerksam. Im Haus Lepin. Nun helfen Sie! Stehen Sie nicht rum! Der Junge hat sich eingeschlossen. Martin, mach auf! Martin! Putzi Türken. Nein, klopfen hilft nicht. Angst hat er. So sieht's aus. Vor wem? Vor wem? Vor Ihnen. Ja, genau, vor Ihnen. Der arme Junge ist ganz verwirrt. Ist ja auch alles zu viel. Für die Seele, der Unfall. Mindestens eine Stunde hat er neben dem Karasek Herbert gesessen, auf der Straße, wie sie den angefahren hatten. Dann hat er ihn hierher geschleppt, in meiner Diele ist er verblutet. 3 Tage habe ich den Fußboden geschrubbt, seitdem stöhnt der Junge. Immer so. Komisch, macht sicher den Herbert nach, den Karasek. Martin, Hundsfott! Nun kommen Sie, gehen Sie. Der Junge fürchtet sich vor Ihnen. Nächster Morgen. Dorfkneipe. Der Kaffee und Wasser. Für die Blumen. Aber die, die nehmen Sie wieder mit. Mein Dienst ist um 10 Uhr zu Ende, dann können wir uns unterhalten, wenn es sein muss. Ihr Frühstück kommt gleich. Mir auch einen Kaffee, Frau Pfarrer. Ist es gestattet? Sie sind doch von der Zeitung. Klar, komm, nicht so ungut. Hör mal, weil ich Sie hier so sitzen sehe, ihr bringt doch gerne Bilder von gut gewachsenen Weibern. Da geh doch mal zu meiner Frau. Lass dir ihr Fotoalbum zeigen. Aber sag meiner Frau nicht, dass ich dich geschickt habe, ja nicht. Das letzte Haus ist es, das mit dem kaputten Dach, Schindler, genau. Ihr Frühstück und ein Kaffee für Herrn Schindler. Und bitte ein großes und ein klein, Frau Pfarrer. Jeder tröstet sich auf seine Weise. Die Witwe vom Pfarrer hat den populärsten Hintern, Neapel. Interessiert Sie, das sieht man. Waren Sie schon bei der anderen? Bei der Witwe von Karasek, den Sie umgefahren haben? Vor 8 Wochen. Ja, da hat er einen Zettel ans Gemeindebrett gehängt, da stand drauf, dass er demjenigen 10.000 Mark zahlt, der ihn umbringt. Irre. Irre, ganz klar. Der Zettel hing nicht lange, aber im Dorf war's rum. Und das Geld, das hatte der immer dabei. Wird erzählt. Nun ist er tot. Und das Geld ist fort. Im Haus Karasek. Gibt's denn sowas? Es klingelt, steht da ein Mann vor der Tür mit Blumen. Ein Schmucker noch dazu. Ja, schauen Sie sich ruhig um. Wenn Sie was finden, reden wir drüber. Antiquitäten? Als wir die Sachen damals kauften, waren die der letzte Schrei. Aber jetzt, wo mein Herbert tot ist... Sie haben doch gehört von dieser furchtbaren Geschichte. Haben Sie doch gehört, ne? Wie kann denn das sein, dass solche Schwerverbrecher einfach ausbrechen? Wie kann denn das sein? Wie er aussah, der Herbert, du großer Gott. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Völlig zerfetzt. Das Blut gerinnt ein. Sie trinken doch einen mit? Wollen Sie mal sehen, was ich zum Begräbnis angehabt habe? Das Kleid hatte Vermögen gekostet. Dabei war das Begräbnis so ein Reinfall, hatte der doch noch den Pfarrer ermordet. Das war keine leichte Ehe mit dem Herbert. 52 Jahre waren wir verheiratet. 52. Aber leicht. Leicht war nicht eines davon. Nun sehen Sie, ich bin lebenslustig. Ich habe im Varieté getanzt, also richtig. Wenn man sagen, Kunsttanz, ne? So ist es ja nicht, ne? Aber mein Herbert... Schmuck. Und kräftig war der, aber auch richtig Schrank. Nur in seiner Seele. Da war er anders. Sein Vater, der war genauso. Auch groß, kräftig, schwarze Haare, schwarze Augen. Überall Haare hatte der wie ein Bär. Der wollte mich sogar mal, also der wollte mir mal an der Wäsche, können Sie sich das vorstellen, der eigene Schwiegervater. Nur der Junge im Krieg und der alte Bock, nur das heißt, so alt war er ja damals noch gar nicht. Das war, als unsere Warschau genommen hatten. Da hat er gebrüllt wie ein Stier durchs ganze Haus. Dann kam er in meine Kammer, solche Augen, hatte schon die Hose offen. Ich war gerade beim Wäschewaschen. Da habe ich ihm die Lauge ins Gesicht geschüttet. Na, da war was los. Das würde ich doch heute nicht mehr machen. Nicht wahr? Kann man ja blind werden von der Lauge. Ist doch gefährlich. Na, noch ein Likör. Ach, komm Sie. Kavalier schlägt einer Frau doch nicht ab, ne? Ach, Herbert war anders. Unsicher. Ängstlich. 43 haben sie ihn nach Hause geschickt. Hat den Knacks weg von der Front. Sprach kein Wort mehr. Bekam ständig Weinkrämpfe. Sieh, das war nicht leicht für uns im Dorf. Der Alte, der hat sich so geschämt, dass er sich freiwillig gemeldet hat. 44! 2 Tage war er im Krieg. In Polen haben ihn die Partisanen geschnappt, lauter Weiber. Die haben ihm die Hosen runtergelassen und ihn durchs Dorf getrieben. Mit sein Gebamsel. Aber mein Herbert, ständig hat er von seinem Gewissen gesprochen, der Herbert. Gewissen von wegen, Angst hat er gehabt. Wo hat denn der Mensch Angst? Vor sich selber. Ja, ja, schauen Sie sich nur ruhig alles an. Einmal, 45 war das schon, da steht plötzlich ein Jude auf dem Hof. Das hat man gleich gesehen. Sah aus wie ein Gespenst. Herbert, ohne zu fragen, versteckt ihn. Bist du verrückt, sag ich. bringst uns in Teufelskirche. Aber was soll ich denn machen? War ja eh schon zu spät. Man möchte ja gar nicht drüber reden. 3 Wochen später rappelt's ihn wieder. Nachts geht er umstöhnt. Und schließlich geht er los. Zeigt sich selber an. Auf meinem Hof ist ein Jude. 4 Wochen später ist der Krieg vorbei. Ich atme auf. Nur denkst du, rennt der Mann zu den Russen. Ich hab einen Juden versteckt und dann angezeigt. Bestraft mich. Nur was sagt man denn dazu? Warum machst du denn sowas, frag ich. Mein Gewissen, sagt er, ringt die Hände. Und, wissen Sie, wie es ausging? Du können Schreibmaschine schreiben. Er sagt, ja, du machen Bürgermeister Schluss. Wieso? Du haben Juden versteckt. Du können Schreibmaschine schreiben. Du Bürgermeister Pasta. Ende der 60er haben sie ihn dann geholt. Nach 3 Tagen kommt er an, ganz geknickt. Ich soll berichten über den und den. Dann mach, sag ich. Ist doch kein Verbrechen. Allemal besser als Sibirien. Später haben sie ihn dann in Ruhe gelassen. Und am Ende, da war er Pförtner. Ach, manchmal, wenn er bei Laune war, da konnte ich mir keinen besseren vorstellen. 5 Jahre nach der Wende, die Kommunisten haben längst abgedankt, da geht das wieder los. Nachts geht er umstöhnt und quält sich. Von seinem Gewissen spricht er und dass er sich schuldig fühlt. Ach, wofür denn, frage ich. Wofür denn? Du warst doch nur ein ganz kleines Licht. Sie suchen gar keine Antiquitäten. Ich hab das ja nicht eine Sekunde geglaubt. Heiratsschwindler sind sie oder Trickbetrüger oder sowas. Wenn ich danach schaue, dann fehlen bestimmt die silbernen Löffel und die Uhr. Ja. Widersprechen Sie nicht. Wissen Sie was? Es ist mir eins egal. Nehmen Sie doch mit, was Sie wollen. Hauptsache, Sie lassen die Blumen hier. Es ist bestimmt der letzte Strauß, den mir ein Mann geschenkt hat. Nacht. Wer ist da? Ich hab doch gesagt, du brauchst gar nicht mehr kommen. Verschwinde! Nein! Diese Kerle. Oh! Sie haben mich erschreckt. Was stehen Sie hier im Dunkeln? Da ist der Schalter. Wollen Sie noch mal weg? Die Kneipe macht gleich zu. Schämen sollten Sie sich, an fremden Türen zu lauschen. Ja, alt und hässlich wie ich bin, habe ich doch noch einen Verehrer. Der Taubner Werner ist grundanständig. Der war hier ABV im Dorf. Da brauchen Sie nichts Schlechtes zu denken. Und wenn der Junge nicht wäre, könnte ich mir das sogar überlegen. Und hören Sie, Machen Sie leise, wenn Sie kommen. Sonst wird mir der Junge wach und schreit die ganze Nacht. Abendliche Dorfstraße. Ein Stück. Können Sie mich begleiten? Ich habe über Sie nachgedacht. Sie sind nicht von der Polizei. Verheiratet sind Sie auch nicht. Die Polizei hat mir ein Foto gezeigt von dem Häftling, der meinen Mann umgebracht haben soll. Ich habe sie nicht gleich erkannt. Was wollen Sie? Geld? Ich habe keins. Ich habe als Serviererin gearbeitet. In einer Kleinstadt. Auf dem Bahnhof. Den Bahnhof hatte ich mir extra ausgesucht. Wegen der Züge. Eines Tages im Mai, ich stelle gerade die Stühle hoch, hält ein Zug. Als er wieder abfährt, steht ein Soldat auf dem Bahnsteig. Sehr jung und sehr dünn. Er schaut zu mir herüber, ich schaue zu ihm. Dann stelle ich weiter Stühle hoch. Wieder kommt ein Zug. Als er abfährt, ist der Soldat verschwunden. So geschah es in 1,5 Jahren 4-mal. Wir schauen uns kurz an, dann kommt der Zug. Beim 5. Mal ist der Mann in Zivil. Als der Zug anfährt, lasse ich die Stühle fallen und renne los. Beim Aufspringen auf den Zug habe ich mich am Bein verletzt. Die Narbe, hier sehen Sie? Wir haben dann geheiratet. Mein Mann hat studiert. Dann sind wir in dieses gottverlassene Nest gezogen. Die Ehe war glücklich, ganz egal, was die Leute hier reden. Wir waren glücklich. Hier ist es. Vielen Dank fürs Bringen. Eigentlich sollte ich Angst haben vor Ihnen und Sie vor mir. Immerhin könnte ich die Polizei benachrichtigen. Gute Nacht. Dorfstraße. Da ist keiner zu Hause. Die Schindler-Luise ist spazieren und ihr Mann sitzt in der Garage und säuft. Ja, wenn Sie warten wollen, hier auf der Bank, haben Sie das Haus im Blick. Ich heiße Werner Taubner. Und ich sage Ihnen gleich, ich bin Kommunist. Aus Überzeugung. Selbstverständlich. Ich war 20 Jahre hier im Ort Abschnittsbevollmächtigter. Und nun zu Ihnen. Sie sind von drüben, ne? Sie ermitteln hier wegen der Morde. Ich war Polizist. Wissen Sie, warum ich Kommunist geworden bin? Nicht, weil ich an das Gute im Menschen glaube. Ich bin Kommunist geworden, weil ich für Ordnung bin. Und jetzt gibt's Verlockungen, Konsum und solche Sachen. Klar. Da will man mehr und mehr und mehr. Und was kommt dabei raus? 3 Morde hintereinander. Ich habe ja 20 Jahre Dienst getan. So. Und die schwersten Verbrechen, die hier waren, waren einmal ein Diebstahl eines LKW von der LPG und ein vergifteter Hund, nämlich meiner. Und was ist jetzt? Weil die Leute an nichts mehr glauben und nur ihren Vorteil suchen. Und da bringen sie sich dann gegenseitig um. Dort kommt die Schindler-Luise. Übrigens, sagen Sie nachher Ihrer Wirtin, der Ilse Lepin, bloß nicht, dass Sie bei Schindlers waren. Die wird verrückt. Die alte Schindler und die Ilse, die hassten sich, weil die Schindler sich immer beschwert hat, ne? Über den Martin bei der Gemeinde. Er würde ihr auflauern im Wald und hier, da ohne Hose eben. Humanismus hin, Humanismus her. Solche gehören in eine Anstalt. Meine Meinung. Und da stehe ich nicht alleine da im Dorf. Im Haus Schindler. Soll ich Ihnen die Bilder wirklich zeigen? Ich weiß nicht. Sie sagen mir ja nicht mal, wer sie schickt. Also schön. Rauchen Sie bitte da lang. Das bin ich. Bei meinem ersten Bühnenauftritt. Schülerballett. Vorne rechts, das ist meine Mutter. Sie war eine Schönheit, habe ich recht? Wäre das nicht ein Foto für Ihre Zeitung? Nicht? Schade. Wenn ich mit ihr spazieren ging, blieben alle Männer stehen. Ich habe mich fast ein wenig geschämt, weil ich so klein war und pummelig und die Haare erst, alles voller Wirbel. Da habe ich manches Mal früh geweint vor dem Spiegel, ließen sich einfach nicht legen, das ist heute noch so. Ja, Mutter wurde dann immer wuchtig. Manchmal hat sie mir die Haare gebürstet, bis der Kamm blutig war. Waren aber auch furchtbar, meine Haare. Ja, streng war Mutter schon, das muss ich sagen. Aber Strenge hat noch keinem Kind geschadet, habe ich recht? Selbstdisziplin ist überhaupt das Wichtigste. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Meine Mutter ließ nichts durchgehen, nicht die geringste Kleinigkeit. Wenn sie da beim Essen mal einen Buckel machten oder früh nicht gleich aus dem Bett kam, aber hallo. Hier ist noch ein Bild von ihr, das habe ich gesucht. Also, Sie können lachen, aber ich finde, sie sieht aus wie ein Filmstar. Einmal hat sie sogar einen Filmproduzent angesprochen. Ja, man weiß natürlich nicht, was da dran war, denn Mutter wurde ständig von Männern angesprochen, ständig. Ich nie. Damals. Aber sie. Aber sie lebte ja auch nur für mich. Abends, wenn ich zu Bett ging, früh, wenn ich aufwachte, war sie da. Immer frisch, immer frisiert. Von der Schule hat sie mich abgeholt, zum Ballettunterricht gebracht, dabei gestanden und sich Notizen gemacht. Vorm Einschlafen haben wir dann darüber gesprochen, wo ich Fortschritte gemacht habe, wo nicht. Ich hatte keinen guten Schlaf, müssen Sie wissen. Hab oft schlecht geträumt, aber wenn ich dann aufwachte, saß sie an meinem Bett. Ich habe meine Mutter nie schlafend gesehen, nie. Sowas gibt's ja heute gar nicht mehr. Sind ja alle vernachlässigt, die Kinder, also die meisten jedenfalls vernachlässigt. Ganz klar, so erklärt sich manches. Ballerina wollte ich werden. Das war Mutters größter Traum. Ich habe dann aber geheiratet. So war das. Und jetzt wollen Sie wissen, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Das schreiben Sie aber nicht. In der Klinik, bei der Gruppentherapie. Da war er schon das zweite Mal. Weil er säuft, das Schwein. Entschuldigung. Meine Mutter war die Größte. Um so eine Mutter haben mich alle beneidet. Im ganzen Dorf gibt es keinen, der ihr das Wasser reichen konnte. Das ist alles Gesindel, alles Gesindel, alles Gesindel. Gehen Sie jetzt. Ich muss trainieren. Ich muss tanzen. Gehen Sie. In der Garage. Ach, du bist's. Und? Hat meine Frau es rausgerückt? Nicht, das hatte ich befürchtet. Na komm rein, tritt näher, da nimm doch eine Pulle. Setz dich. Wie ein Mensch, ja, auf den Gassen, dort ist sowieso leer. Aber fürchte dich nicht, ich hab noch. Es ist meine erste Tour seit 15 Jahren. 15 trockene Jahre. 15 verlorene Jahre. Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du kommst, mein Alter, das ist gut. Weil alleine saufen, das ist ja, wie alleine sterben ist das. Da habe ich endlich jemanden zum Reden. Hast du das gehört mit den Morden? 40 Jahre hatten wir Ruhe. Und nur auf immer geht's los. Die Polizei tappt im Dunkeln. Aber ich weiß alles. Meine Alte, die weiß gar nicht. Aber ich kann dir genau sagen, was hier gelaufen ist im Dorf. Ganz genau. Das war alles die Mutter. Die Mutter. Die hat das Mädel auf dem Gewissen. Der war ich nie gut genug. Könnte ich machen, was ich wollte. In der ihrer Gegenwart. Wir haben immer zusammen Abendbrot gegessen. Da hat die Alte drauf bestanden. Glaubst du, dass ich 15 Jahre lang keinen Bissen runtergekriegt habe? So war das am Tisch. Wie zugeschnürt. Naja, gib mal noch eine Flasche rüber. Man kann alles machen. Und zwar alles. Bloß die Würde. Verstehst du? Die Würde, die darf man nicht verlieren. Und weißt du, was das heißt? Würde? Das heißt, dass man steht, dass man steht zu dem, was man getan hat. Egal was. Egal warum. Darum stehe ich jetzt mal auf. Ich muss dir nämlich mal was sagen. Also, der Knacki, der hier die Alte überfallen haben soll, der war's nicht. Entschuldige, ich muss mich erst mal setzen, mir ist ganz schlecht. Zumindest die Alte, Die hat er nicht auf dem Gewissen. Bei den anderen weiß ich nicht. In der Nacht nach dem Mord an dem Pfarrer weckt mich die Frau. Meine. Ich hatte gleich ein ungutes Gefühl, weil die hatte so einen komischen Blick. Die Haare standen ja auch zu Berge. Schlimmer denn je. In der Küche hat sie denn damit angefangen, dass wir die Alte umbringen. Also nicht wir, sondern ich. Und dann die Sache dem Knacki in die Schuhe schien. Ja, bot sich ja an, nachdem der schon 2 Leute umgebracht hatte. Ich hab gar nichts gesagt. Hat einen ganz trockenen Mund. Dann hat sie mir vorgerechnet, dass wir, wenn die Alte tot ist, das Land verkaufen und von dem Geld endlich das Haus renovieren können. Hat sie sich alles genau ausgerechnet. Mit Grundstückspreisen und allem. Dazu noch die Lebensversicherung von der Alten. Da kommt schon was zusammen. Ich bin ihr nach, wie sie ihren Spaziergang gemacht hat, hinten im Wäldchen. Den Hals habe ich ihr umgedreht. Das hat so geknirscht, das habe ich jetzt noch im Ohr. An das Geschrei von der Alten hatte ich mich ja gewöhnt. Aber das Knirschen, schrecklich. Deine Flasche ist leer. Und außerdem habe ich gehofft, dass uns das näher bringt. Luise und mich. Meine Frau. Wollen wir hochgehen und Luise aufs Kreuz legen? Ich sag dir, so ohne alles ist die nicht hässlich. Wenn ich ausgetrunken habe, gehe ich auf den Boden. Und hänge mich auf. Hoffentlich halten die Balken. Ist doch alles im Marsch hier. Dorfstraße. Und? Neue Fakten? Nicht. War mir klar. Die Morde an dem Pfaffen und an der alten Schindlern, das war der Ausbrecher, klarer Fall. Man hat die Häftlingskleidung im Wald gefunden, unweit von der Stelle, wo die Schindlern lag. Alles klar. Aber Karasek, ich weiß nicht. Die Sache mit meinem Hund damals verlief ja im Sand, leider. Ich konnte keinem was nachweisen, aber ich wusste von Anfang an, wer es war. Der Betreffende ist ein ganz gerissenes Element hier im Dorf. Einer, der nur auf Profit aus ist. Das nebenbei. An dem bewussten Abend, ja, als Karasek überfahren wurde, da war ich in der Wirtschaft. So. Also, es waren da Karasek, Herbert, Winfried, der Wirt, seine Alte hinten, die machte Gulaschsuppe und, Achtung, Schweinesigi. Karasek brabbelte vor sich hin. Ich sag's nicht gern, aber der Herbert hatte irgendwie den Verstand verloren. An dem Abend erklärte er, er wüsste jetzt jemanden, der ihn umbringt. Ja gut, 2 Tage vorher war der Häftling ausgebrochen. Aber dass er den Ausbrecher meinte, hat der Herbert nicht gesagt. Aber er hatte Geld dabei. So ein Packen Scheine. Keiner hat darauf geachtet. Und dann ist er weg. Und kurz darauf steht Schweinesiege ebenfalls auf und verschwindet. Voll war der. Winfried sagt noch, lass die Karre stehen. Naja, Siege grinst bloß. So, als ich ging, stand der Astra von Schweinesiege nicht mehr vor der Tür. So. Und in der Nacht hat der Martin den Karasek gefunden. Mitten auf der Straße. Schwer verletzt. Ist dann gestorben, der Herbert. Ohne noch mal zu sich zu kommen. Als ich das erfahre, wusste ich Bescheid. Habt ihr das Geld bei Karasek gefunden? Habt ihr nicht? Ich weiß, Ihre Kollegen haben den Sigi auseinandergenommen, wie sie sein Auto später gefunden haben im Steinbruch. Nachzuweisen war dem Sigi nichts. Fakt ist, wer das Geld hat, hat Karasek auf dem Gewissen. Heute ist es immer das Geld. Im Haus Lepin. Dass Sie sich noch hertrauen, dass Sie sich noch hertrauen, dass Sie das Geld gestohlen haben, verzeihe ich Ihnen. Dass Sie die Matratze aufgeschlitzt haben, auf der mein Mann gestorben ist, das verzeihe ich Ihnen. Gott, ich nicht. Was wollen Sie überhaupt noch hier? Mehr habe ich nicht, also verschwinden Sie. Gehen Sie doch, woher Sie kamen, behalten Sie das verfluchte Geld. Nur Unglück hat es mir gebracht. Ich bin froh, wenn es aus dem Haus kommt. Der Martin ist schon wieder ausgebüxt. Nachts näßt er ein. Sogar geschlagen hat er mich. Das hat er vorher nie gemacht. Alles nur wegen des verfluchten Geldes. Wegen dem Geld. Nehmen Sie es mit, ich bitte Sie darum. Warum scheint für manche immer die Sonne und für andere nie? Die alte Schindlerin hat in der gleichen Nacht entbunden wie ich. Die Hebamme hatte sogar noch das Blut an der Schürze, wie sie zu mir ist. Und hätte sich die Schindler nicht so angestellt, wäre die Hebamme eher gekommen. Und der Junge, wer weiß, wäre gesund zur Welt gekommen. Immer hat sie auf mich herabgeschaut, die Schindlern. Nie gegrüßt hat die. Bloß weil sie eine angehende Ballerina hatte und ich nur einen Idioten. Und dabei hat die Luise ihre Mutter gehasst, das wissen hier alle. Das ganze Dorf. Mein Junge achtet mich, weil ich immer gut zu ihm war. Aber wie lange habe ich noch zu leben? Vor einem Jahr ist drüben die Hedwig gestorben, die war 7 Jahre jünger als ich. Ihren Mann haben sie danach im Heim gesteckt. Martin soll nicht ins Heim, wenn er Geld hat, muss er auch nicht. Ihm steht das Geld zu, wenn überhaupt jemandem. Aber für unser Eins gibt's halt kein Glück. Mein Mann hat sich totgesoffen, geprügelt hat er mich und den Jungen. Sie würden es nicht glauben, wie. Am Ende war sein Magen ein Sieb. Und wann ging das los? Als sie ihm das Land wegnahmen. Karasek hat das damals veranlasst als Bürgermeister. Aber von gewissen Faseln. Der war schon fast tot, wie Martin ihn anschleppte. Schrecklich sah er aus. Ich habe ihm das Hemd aufgemacht. Und dabei ist mir das Geld in die Hände gefallen. Wie ich es einstecke, starrt mich das Kind an mit solchen Augen. Wie sollte ich das denn dem Jungen erklären? Der versteht doch nichts vom Leben, gar nichts. Der ist doch... Nehmen Sie das Geld und verschwinden Sie. Vielleicht bringt es Ihnen Glück. Ich gehe jetzt meinen Jungen suchen. Musik bin beim Packen. Aber sie stören nicht, im Gegenteil. Sind Sie immer noch auf der Suche nach Antiquitäten? Ich hab da was für Sie. Eine Plastik, hier. Was halten Sie davon? Hiob soll das sein. Hiob, der sich die Haut vom Leibe reißt. Gemacht hat dieses Ding ein Dorfschullehrer aus dem Nachbarort. Ein Freund meines Mannes im Laienzirkel. Scheußlich, hässlich und verlogen. Meinem Mann gefiel es. Sie stand auf seinem Schreibtisch. Immer wenn ich meine Tage hatte, hatte ich sie versteckt. Ja, obwohl sie so schwer war. Meist ganz oben auf dem Bücherregal, wo man sie nicht sieht. Haben Sie Ihre Frau geliebt? Bestimmt. Sonst wäre sie vielleicht noch am Leben. Mein Mann hat mich auch geliebt. Aber das hat nicht viel zu sagen. Mein Mann liebte alle Menschen. In den letzten Jahren unserer Ehe hatten wir öfter Streit. Das heißt, ich stritt mit ihm. Er lächelte. Schuld bewusst. Ich weiß nicht einmal mehr, worum es ging. Das ganze Zimmer habe ich zertrümmert, damit er einmal wütend wird. Wurde er aber nicht. Nur traurig. Dann habe ich angefangen zu heulen. Er hat mich in die Arme genommen und beruhigt. Dann haben wir gemeinsam aufgeräumt. Die Büste lag auf dem Boden. Da reichte mir mein Mann den Hiob und sagt, von mir aus kann er jetzt immer dort oben bleiben, und zeigt auf das Regal. Dann war wohl die Schule zu Ende, denn auf der Straße lärmten Kinder. Ich stand auf der Leiter und hielt den Hiob in beiden Händen. Unsere Räume sind hoch. Mein Mann litt unter Höhenangst. Er stand unten und schaute zu mir herauf. Ich musste plötzlich denken, nachgelaufen bin ich einem Soldaten. Geheiratet habe ich einen Heiligen. Ich habe gezielt, sie traf ihn an der Stirn und er fiel um. Ich habe das Fenster geschlossen, dann habe ich die Polizei angerufen. Aber es war besetzt. Dann habe ich den Propst angerufen. Er ist nicht mehr am Amt, ist fast blind, schon lange im Ruhestand. Ich bin dann zu ihm gefahren und ich habe ihm alles erzählt. Er hat gesagt, dass ich mehr essen soll, ich wäre so dünn. Ich bin dann eingeschlafen, ganz plötzlich. Als ich erwachte, hatte der Küster meinen Mann gefunden und schon mit der Polizei gesprochen. Zwei Tage vorher hatten sie das von ihrem Ausbruch in den Nachrichten berichtet. Ich bin noch einige Tage beim Propst geblieben. Er bat mich, für immer zu bleiben. Ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Und ich hoffte, ich könnte vergessen. Morgen gehe ich zur Polizei und erzähle ihr alles. Und dann soll kommen, was will. Ein Gefängnis ist wie das andere. Der Albus fährt um 5.47 Uhr. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Wollen Sie mitkommen? Landstraße. Bus verpasst. Fahren Sie eben bei mir mit. Ob ich bin zum Reden, ist auch nicht schlecht. Sekrete? War wohl nicht mit Antiquitäten, ne? Macht da nicht raus. Überhaupt, das alte Zeug. Man muss vorwärts schauen. Die Vergangenheit. Macht kein glücklich. Hörst du das? 112 Stück. Alles Überläufer. In einer Dreiviertelstunde sind sie tot. Die spüren das, die Viechter. Das kannst du mir glauben. Die spüren das ganz genau. Zur Polizei muss ich auch noch. Hab eine Vorladung. Wegen meinen geklauten Opel. Vielleicht haben sie den Knacki, oder? Die nehmen mich wieder in den Machen. Wegen Karasek. Karasek. Der suchte doch immer einen, der ihn umbringt. Und natürlich keine Angst genommen. Aber ich, Idiot, ich frage den, was zahlst du? So in der Kneipe, aus Jux. Alles feigst. Aber wie er dann tot ist, da rennt er zu den Bullen und schmerzen mich an. So sind die hier, die Leute. Polizei kann man gar nicht. Und Karasek, wenn du mich fragst, was latschen der auch mitten auf der Straße? Verdammt! Was kann denn sein? Hast du den gesehen? Der war doch nie zu sehen. Der ist mir doch reingelaufen. Scheiße! Steig aus! Diesmal habe ich ein Zeugen. Ich konnte doch gar nichts machen. Das haben sie doch gesehen. Verdammt, das sieht nie gut aus. Was machen wir denn? Am besten stabile Seitenlage. Oder nee. Besser nie anfassen. Wegen Rickrad. Verdammte Schweine, Scheiße. Ich mach's eben auf wegen Luft. Was ist denn das für Geld? Das ist doch... Martin! Wo hast du denn das Geld her? Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Hey, Sie! Wo wollen Sie denn hin? Bleiben Sie hier! Hören Sie! Sie sind doch mein Zeuge! Stillleben mit Dorf und Leichen. Hörspiel von Holger Böhme. Musik Benjamin Rinnert. Dramaturgie Siegfried Pfaff. Personen und Darsteller: Frau Lepin, Ursula Karusheit. Martin Lepin, Alexander Tschiedrich. Schweinesigi, Wolfgang Jakob. Witwe Karasek, Gudrun Ritter. Pfarrerswitwe, Katrin Klein. Frau Schindler, Bärbel Röhl, Herr Schindler, Günter Tschäckel, Werner Taubner, Erik S. Klein, Sprecherin Nina Rauschenbach. Schnitt Dagmar Loke, Ton Peter Kainz, Regieassistenz Alexander Tschiedrich, Regie Joachim Staritz. Produktion Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg und Radio Bremen 1996.